Ja, hallo, Böhm, Lebensmittel. Bitteschön. Ja, wir notieren den Fall. Jawohl. Erfolgreich betreibt Reinhold Böhm das, woran große Handelskonzerne gescheitert sind. Mit Erfolg liefert er Lebensmittel zu seinen Kunden nach Hause. Brot, Kuchen, Getränke, sogar Schuhcreme und Blumendünger liefert Reinhold Böhm aus. Auf Wunsch bringt er die Sachen sogar ins Haus hinein. Das Ganze funktioniert ohne Internet oder irgendein Computerprogramm. Und wie man nun beim Lebensmitteltaxi bestellt, das erklärt Reinhold Böhm selbst. Einmal gibt der Kunde den Auftrag telefonisch durch, der dann ausgeliefert wird. Oder ich habe eine Dauerbestellung, dass ich jede Woche immer dieselben Artikel liefere. Oder die Möglichkeit, die auch genutzt wird, wenn ich die Ware liefere, dass ich gleich wieder einen neuen Auftrag mitkriege. Die Lebensmittel stellt er dann zusammen und packt sie in seinen Lieferwagen. Und jeden Tag fährt er seine Touren durch die Dörfer. Dabei ist er mehrere Stunden am Tag unterwegs. Nun muss man aber nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben, um seine Bestellung zu empfangen. Dazu Reinhold Böhm. Das ist ganz unterschiedlich. Beim einen Kunden, da bringe ich es ins Haus rein. Andere Kunden, die kommen wiederum an den Wagen und holen sich die Ware ab. Bei einigen Kunden, da habe ich den Schlüssel, wenn die nicht da sind, dass ich die Ware da irgendwo einschließe. Ansonsten habe ich so Ecken, wo ich die Ware hinstelle, wenn die Kunden nicht da sind. Das ist abgesprochen. Seit über 30 Jahren betreibt der Einzelhändler seinen Lieferservice. Ein stressiger Job, bei dem man manchmal über 12 Stunden auf den Beinen ist. Aus welchem Grunde macht das Herr Böhm eigentlich jeden Tag? Aus dem Grunde, weil mein Vater damit angefangen ist, über Land zu fahren. Er hatte eine Bäckerei. Um den Umsatz zu verstärken, ist er damals mit dem Fahrrad angefangen, über Land zu fahren, hat Brot verkauft, dann einen Roller. Dann wurde der Betrieb größer, er hatte sich ein Auto angeschafft. Und so ging das über Jahre hinweg, dass sich das stetig steigerte. Eines Tages hat sich mein Vater den Fuß gebrochen und er konnte seine ambulante Tour nicht fahren. Und da habe ich meinen Urlaub geopfert, bin diese Tour gefahren. Mir gefiel das sehr gut und habe das im Nachhinein übernommen von meinem Vater. Viele Kunden sind alt und einige von ihnen sind nicht mehr so mobil wie früher. Sie sind erfreut über den Lieferservice. Frische und Qualität ist solchen Menschen genauso wichtig wie anderen. Was aber genauso wichtig ist, das ist der nette Plausch. Und das kann ihnen keine Internetseite geben oder ein Lieferservice mit ständig wechselndem Personal.